oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android-App, der App Bahnhoftafel mit GPS. Was sie kostet, ob sie was kostet, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Ich habe sie vor einiger Zeit auf jeden Fall gratis geladen, das weiß ich. Die technischen Daten, erforderliche Android-Versionsnummer 4.0.3 oder höher, aktuelle Versionsnummer der App 5.1. Und die App hat bei 212 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Was macht sie? Es ist ganz einfach. Entweder lasst ihr euch per GPS orten oder gebt den Ort ein, wo ihr Infos haben wollt, und sie zeigt die Bahnhofstafel ein. Für weit über 6000 Bahnhöfe wohl in Deutschland. Es wird also angezeigt, welche Züge fahren, wohin sie fahren, Ankunftszeit, Abfahrtszeit, komfortable und intuitive Suche, Zoom-Fähigkeit der Bahnhoftafeln, keine vielen Updates in Sachen Web-App steht hier. Es ist also eigentlich eine Web-App. Persönliches Profil auch vom PC nutzen. Und was soll ich sagen? Das ist hilfreich, das ist geil, das ist eine kleine App. Die App sollte man haben. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.